Nachdem die vier in der Besenkammer eingeschlossen waren, flüchteten die beiden Maskierten über den... Am schlechtesten schlief Tim in dieser Nacht. Er lag mit offenen Augen im Bett. In der Internatsbude. Der Vollmond schien zum Fenster herein und Tim ins Gesicht. Fast 10 Minuten. Über eine äußerst schmale Straße ging es einen steilen Berg hinauf und dann durch einen Wald. Ein anderes Auto hätte nicht an ihnen vorbeifahren können. Auch als sie aus dem Wald herauskamen, konnte Randy kein Hotel entdecken und Bettina Lange steuerte auf eine... Als Karl und Klößchen die Sattherzern es in eine Einfahrt einbiegen. Als er diese ebenfalls erreicht hatte, stellte er sein Rad ab und schlich zu Fuß weiter. Randy und Susanne näherten sich ihrem Ziel, dem kleinen Ort Kandersteg in der Schweiz. Der Zug fuhr bereits langsamer. Jetzt kam es darauf an. Verzweifelt überlegte Randy, was er tun konnte, um seinem Vater zu helfen. War der überhaupt noch in den Händen der Erpresser? Oder war ihm etwas passiert? Auch Musikagent Sachs war dabei. Die Hula Hoops hatten ihm eine Demo-Kassette mitgebracht. Und er hörte sie sich an.